Erstes Buch, das Scholastikat, 1880 bis 1887. Überleitung. Erst mit Ablegung der Scholastiker-Ordensgelübde, die, wie eben erwähnt, am 13. November 1880 zu Wünernsrade in die Hände des Rektors, des Jesuiten Hermann Nix, geschah, trat ich in den Orden ein. Der Novize gehört, da er wegen des Fehlens der Ordensgelübde noch kein Ordensmann ist, nicht im vollen Sinne zum Orden. Hier also, wo ich die Schilderung des Scholastikats, das heißt die Schilderung des wirklichen Ordenslebens beginne, ist der Ort zunächst eine rein sachliche Darstellung des Ordensinneren, das heißt seiner in den Satzungen der Constitutiones enthaltenen Gliederungen und Verfassung zu geben und dann eine ausführliche Kritik des Ordensinneren folgen zu lassen.